Erster im nächsten Jahr ging Job mit dem Heer. Er griff das Land der Ammoniter an. Job belagerte die Stadt Rabba. David blieb in Jerusalem. Job gewann den Kampf und zerstörte Rabba. Zweiter David nahm eine Krone von Milkom. Die Krone war aus Gold und sehr schwer. Sie hatte einen schönen Stein. David setzte die Krone auf. Er nahm viel Beute aus der Stadt mit. Dritter David nahm die Menschen mit. Sie mussten mit Sägen und Äxten arbeiten. David machte das auch in anderen Städten. Dann ging David mit seinem Herr zurück nach Jerusalem. Vierter später gab es einen Kampf bei Geser. Die Philister kämpften wieder. Sibbeschai tötete Sippai. Sippai war ein Riese. Die Philister verloren den Kampf. Fünfter, es gab noch einen Kampf mit den Philistern. Elhanan tötete Lami. Lami war der Bruder von Goliath. Lamis Speer war sehr groß. Sechster, einmal gab es wieder einen Kampf bei Gat. Dort war ein sehr großer Mann. Er hatte 6 Finger an jeder Hand. Er hatte auch 6 Zehen an jedem Fuß. Er war auch ein Riese. Siebter, der Riese lachte über Israel. Jonathan tötete ihn. Jonathan war der Sohn von Davids Bruder Simea. Achter, diese Riesen kamen aus Gat. David und seine Männer töteten sie.